Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema nach wie vor: New Romantic, die Pop-Hits aus den 80er Jahren. Am Mikrofon ist Thomas Elbern. Ice House mit Hey Little Girl. Diese australische Band mit ihrem Hit aus den 80ern wird heute immer wieder gerne ausgegraben. Kein Wunder, das war ein romantischer Pop-Hit, wohl der einzige für diese Band. So weit kam die folgende Band erst gar nicht. Kissing the Pink haben mit ihrem unterkühlten Cindy-Pop nie die große Masse erreicht. Dafür war das, was sie mit ihrem 82er-Album Naked vorlegten, einfach nur gut und würde es verdienen, heute wiederentdeckt zu werden. Romantisch und zeitlos. Hier sind Kissing the Pink mit Big Man Restless. Ladies and gentlemen, the big man restless. There's a big man restless who pushes the humor. He's so relentless. Love on your side. sure. Then I catch myself going for the same old rhapsody. Rap boy, rap. Rap boy, rap. Rap boy, rap. 1984 brach diese Band in England Verkaufsrekorde. Geschniegelte Typen, eine perfekte Choreografie und durchgestylte Popsongs und wieder das Gegenteil von New Future. Das brachte die Thompson Twins, die wir gerade gehört haben, gnadenlos nach vorne. Ebenfalls wie die Thompson Twins stammen Human League aus Sheffield. Aus der Urbesetzung ging dann später Heaven 17 hervor. Human League allerdings spezialisieren sich auf lupenreinen Pop und werden heute noch gerne gecovert. Hören wir einen ihrer größten Hits. Hier sind Human League mit Human. I hear a lot of stories, I suppose they could be true. All about love and what it can do to you. Highest risk of striking out, the risk of getting hurt. And still, I have so much to learn. Of how I've grown, anything is better than being alone. Das klang nicht unbedingt nach Human League, sondern nach Fergal Sharkey mit A Good Heart. Human League werden wir zum späteren Zeitpunkt hören. Ein Phänomen der frühen 80er war, dass Major Labels in Deutschland übrigens auch manchmal völlig Unbekannte unter Vertrag nahmen, wenn sie einigermaßen hitverdächtige Songs hatten. In diesem Rahmen völlig untergegangen ist der Künstler Troy Tate, der mit Ticket to the Dark ein romantisches Pop-Album hingelegt hat. Heute, 20 Jahre später, kann man eigentlich immer noch diese Songs ganz gut hören, die er da mit seinen, die er da, da komponiert hat. Und tatsächlich in Spanien gibt es Discos, die den folgenden Titel immer wieder gerne spielen. Love is Troy Tate. I would have never tried to hurt you. Human League mit dem Titel Human. Ihr Bandname mag vielleicht suggerieren, dass es hier sich hier um Technopop gehandelt hat, aber New Music haben lupenreinen Pop produziert. Ihr Name war ziemlich schnell Geschichte, aber ihre Songs werden heute noch gerne ausgegraben, wie zum Beispiel der folgende Song, New Music mit Living by Numbers. And living by numbers, I guess what's always New Music, Living by Numbers. So richtig drüber waren die britischen Wild Swans, die 1982 schon ein wenig die Smiths vorweggenommen haben. Elegische Gitarren und unglaublich schwülzige Gesänge dazu. Die Wild Swans waren romantischer, als die Polizei erlaubt. Besonders im folgenden Song Enchanted. Technisch futuristische Klangwelten und schwermütige Geschichten, ein Markenzeichen von der britischen Band A Flock of Seagulls, die besonders in Amerika Erfolge feiern konnte. Hierzulande machte besonders ihre schwülstig-romantige Single Wishing vor. It's more the way your eyes are. Just wishing. Real Life, eine neuseeländische Band, die vor einigen Jahren nochmal ein Comeback in Deutschland versuchte mit Send Me an Angel. Das war Synthie-Pop der schwülstigen Sorte aus den frühen 80ern. Ein klasse Song, den bis jetzt noch niemand richtig adäquat gecovert hat. So richtig übertrieben, eine gängige Praxis im Musikbusiness, Hammes Japan. Exotisches Outfit, eine fast frigide Ausstrahlung und dann der kühle, melancholische Synthie-Schick, den sie auf ihren Alben präsentierten. Vor allem das Stück Ghosts ist heute noch ein Klassiker des minimalistischen Weltschmerzes. Ultravox waren so etwas wie die großen Namen des New Romantic, theatralisch und emotionale Elektronik, produziert von der deutschen Studiolegende Conny Plank. Ihre Alben trugen Titel wie System of Romance oder Vienna und träuften nur so von Selbstmitleid, was sie aber besonders im späteren Verlauf mit Sänger Mature besonders beliebt machte. Yeah. got it harder. You couldn't dream how hard I got it. Stay out of my shoes if you know what's good for you. The heat is stifling, burning me up from the inside. The sweat is coming through each and every pore. I don't wanna be here no more. I don't wanna be here no more. I don't wanna be here no more. Nick Kershaw mit Wouldn't It Be Good, der durfte hier bei der Kollektion im Soundcheck mit dem Titel New Romantic die Pop-Hits aus den 80er Jahren nicht fehlen. Hören wir bis zu den Nachrichten nach Howard Jones mit What Is Love. Mein Name ist Thomas Elbern und ich sage jetzt schon mal Tschüss. Sometimes I find everybody.